Dialoge Seite 162. Wenn irgendeine Unruhe entsteht, so ist es meine Hand, die sie erzeugt. Bereitet sich eine Verschwörung vor, so bin ich ihr Haupt, denn ich bin das Haupt der Liga. Anmerkung Fleischhauer. Die Absätze 9 und 10 des Protokolls sind ein Einschub ihres Verfassers. Jolie spricht hier nicht mehr von der Freimaurerei. Weiter im Text.